Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts ilovecuba.de. Und ja, ich bin ein bisschen spät dran, denn heute ist bereits der 8. Juli und es gilt ja immer noch, den Juni auszuwerten. Deswegen, ja, lasst uns gar nicht lange palavern. Fangen wir mal an. 2.6. Russische Firma will Kuppel des Kapitols in Havanna sanieren. Ein russisches Bauunternehmen ist im engeren Bewerberkreis für die Fortsetzung der seit 2010 laufenden Restaurationsarbeiten. Dies soll für rund 250.000 US-Dollar geschehen. 4.6.2017. Zucker und Tabak zeigen 2017 wieder positive Tendenzen. Nach Einbüßen in der Saison 2015-16 konnte die Zuckerindustrie dieses Jahr um rund 20% zulegen. Die Tabakernte hatte einen starken Zuwachs von sogar 25%. 7.6. Kubas erstes Luxushotel öffnet seine Pforten. In Havanna eröffnet das erste Luxushotel der Insel, das Grand Hotel Manzana. Es ist ein 5-Sterne-Hotel mit 246 Unterkünften, eine Einkaufsmall, mit Markenläden sozusagen. Betrieben wird es von der Schweizer Firma Kempinski. 8.6. Kuba meldet 1847 Fälle von Zika. Trotz weitflächiger und aufwendiger Räucherungsarbeiten für Schädlingsbekämpfung konnte man den Ausbruch des Virus nicht verhindern. Betroffen sind vor allem die Provinzen Havanna, Guantanamo, Cienfuegos und Camagüey. 10.6. Spanische Firma will neue Käsefabrik auf Kuba errichten. Die spanische Firma Grupo TGV mit Sitz in Barcelona wird 2019 die Fabrik eröffnen. Geplant ist, die derzeit schwierige Versorgung mit Milch- und Käseerzeugnissen zu verbessern. Die Investitionssumme beträgt 23 Millionen US-Dollar. 14.06. Kubas Parlament, Parlamentspräsident ist in Vietnam und sagt, wir sind gekommen, um zu lernen. Kuba und Vietnam fliegen seit Dezember 1960 diplomatische Beziehungen und der Präsident des kubanischen Parlaments, Esteban Lasso Hernández, äußert sich insbesondere von der Funktionsweise des vietnamesischen Parlaments lernen zu wollen. Dann 21.06. Spektakel aus dem Kalten Krieg. Kuba reagiert auf Trumps Politikwende. Wenige Tage nachdem US-Präsident Donald Trump die Rücknahme wichtiger Schritte in der diplomatischen Annäherung mit Kuba angekündigt hat, bezog Kubas Außenminister Bruno Rodriguez in einer Pressekonferenz Stellung. Bei der Rede in Miami habe es sich um ein groteskes Spektakel aus dem Kalten Krieg gehandelt. Die Kurswende sei gegen eine Mehrheit der Bevölkerung erfolgt. Trotz der Befürchtungen einiger Beobachter, Trump könnte die diplomatischen Beziehungen zu Kuba komplett abbrechen, bleiben einige der in den letzten Jahren geschlossenen Vereinbarungen beider Länder erhalten und die Botschaft geöffnet. Konkret will Trump mit dem Verbot der People-to-People-Tours den unter Obama teilweise legalisierten US-Tourismus auf der Insel wieder unterbinden. Im Zuge dieser Option konnten US-Amerikaner bisher in geführten Touren auf die Insel reisen, obwohl rein touristische Besuche weiterhin pro forma verboten waren, machten allein im letzten Jahr knapp 300.000 US-Amerikaner von dieser Option Gebrauch. Das Nachbarland nach über 50 Jahren erstmals legal zu besuchen. Zuvor erfolgten die meisten Reisen meist illegal über Drittländer wie Mexiko. was für die betroffenen US-Bürger mit einem großen Risiko verbunden war. Zusätzlich zu den Reisen will Washington nun jegliche Handelsbeziehungen mit allen kubanischen Unternehmen verbieten, die den Streitkräften oder dem Innenministerium unterstellt sind. Firmen des kubanischen Militärs kontrollieren rund 60% der Deviseneinnahmen des Landes und sind vor allem im Handel des Tourismussektors präsent. Sie wurden in den 80er Jahren auf Initiative des damaligen Verteidigungsministers Raúl Castro, also heute Präsident, aufgebaut, um die kubanische Wirtschaft um eine effiziente Devisensparte zu erweitern, die heute einen wichtigen Teil der Staatseinnahmen beisteuert. Ja, das jetzt sozusagen kurz und knapp, was ist alles im Juni passiert. Doch eine ganze Menge. Und ich bin auf nächsten Monat gespannt, denn die Situation rund um Kuba und den USA ist und bleibt angespannt. Von daher hoffe ich mal, dass man da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen nicht weiter schlechte Nachrichten erfährt. Das sozusagen zum Rückblick Juni. Das heutige Thema, der heutige Schwerpunkt, da habe ich mir gedacht, ich rede einfach mal ein bisschen über Havanna. Ja, also ein paar Fakten nennen rund um Havanna und wie ich die Stadt so finde. Und einen kleinen Filmtipp habe ich am Ende auch noch. Von daher würde ich jetzt so einfach mal loslegen. Havanna ist ja bekannt, ist die Hauptstadt Kubas mit ca. 2,1 Millionen Einwohner. Ich gehe jetzt auch noch mal ein bisschen in die Geschichte ein, denn das ist ja auch noch mal so ein Punkt, der vielleicht interessant sein könnte. Im Jahre 1519 wurde die Stadt aufgrund der strategisch guten Lage vor dem Hintergrund, den nordamerikanischen Kontinent zu erobern, von den Spaniern gegründet. Havanna hat 15 Stadtbezirke, wobei die bekanntesten Vidado, Centro Havanna und La Habana Vieja sind. 1728, also da sind wir jetzt schon 200 Jahre später, wurde die Universität von Havanna gegründet. Sie galt als führend auf dem amerikanischen Kontinent. Wenn ihr es gerade ein bisschen lauter im Hintergrund hört, ich habe zwei Katzen und die jagen sich ganz gern. Wir waren jetzt bei der Universität, genau. Und 1762, also nochmal knapp 50 Jahre später, kam es während des Siebenjährigen Krieges zur britischen Besetzung. In der Zeit wuchs die Stadt weiter und entwickelte sich auch. 1837 fuhr die erste Eisenbahn Lateinamerikas durch die Stadt. Also auch hier haben wir tatsächlich eine Superlative, die wir anbringen können. 1898 führte der Untergang der USS Maine zum Spanisch-Amerikanischen Krieg und zur Besetzung Kubas durch die USA. Am 20.05.1902 trat Tomás Estrada Palma als erster Präsident Kubas sein Amt an. Gehört zwar jetzt nicht zwangsweise zu Havanna, aber in Havanna hat er ja sein Amt angetreten und ist halt an sich, denke ich mal, auch ein interessanter Fakt, dass im Jahre 1902 der erste Präsident sein Amt antrat. Ja, die Stadt wuchs in dieser Zeit noch schneller und erlebte sozusagen einen zweiten Frühling. 1929 wurde das kubanische Kapitol nach dem Vorbild von dem in Washington eröffnet. Havanna generierte mehr Einnahmen sogar als Las Vegas zu der Zeit. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. 1959 kam es zur Revolution. mit dem Versprechen, die soziale Situation der Allgemeinbevölkerung zu verbessern und Wohnungsbau zu betreiben. Die Altstadt Havanna, die Altstadt Havannas, La Havana Vieja, ist seit 1982 UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist sozusagen ein historischer Rückblick zur Stadt Havanna. Nun so zu meiner Meinung zur Stadt. Ich war tatsächlich nie ein großer Fan der Stadt, auch wenn ich sagen muss, umso öfter ich die Stadt besuche, desto mehr bin ich fasziniert auch von der Stadt und kann verstehen, warum so viele Leute es so gut in dieser Stadt gefällt. Sie bietet halt alles, was eine Großstadt grundsätzlich bietet, sowohl halt in der Nacht als auch am Tage, sehr viele Sehenswürdigkeiten, viele Locations, wo man feiern kann. Aber man kriegt auch einen direkten Einblick in das Leben der Kubaner. Denn die Sehenswürdigkeiten und die Tourismusbezirke sind naheliegend an den normalen Wohngebieten sozusagen der Kubaner. Auch wenn man hier sagen muss, die meisten, die in den Bereichen wohnen, also Havana Vieja und Centro, da ist das Einkommen schon etwas höher als auf dem Land. Ja, also da sieht es halt doch nochmal ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich sieht man erstmal einen ersten Einblick und sieht halt, wie es dort zu sich geht, vor sich geht. Vielleicht noch ein paar Punkte zu den Sehenswürdigkeiten, denn es gibt ein paar Punkte, die ich halt immer wieder besuche, um einfach mal zu schauen, was hat sich da vielleicht so verändert, beziehungsweise finde ich es halt einfach so schön, dass ich immer der Meinung bin, ist wieder ein bisschen her, man kann sich die Punkte auf jeden Fall nochmal geben. Was ich mir immer geben kann, ist der Malecón. Das ist die 8 Kilometer lange Ufermauer entlang der Küste in Havanna. Also wenn man an Havanna denkt, oder wenn ich an Havanna denke, besser gesagt, dann denke ich in erster Linie immer an den Malecón. Wie ich damals mit meinen Eltern dort entlang gelaufen bin, als Kind. Und das ist einfach eine schöne Erinnerung. Platz der Revolution, der ist auch entsprechend im Zentrum Havannas zu finden. Gab es und gibt es Kundgebungen. Und neben dem auch ein 142 Meter hoher Obelisk, der in den Himmel ragt. Daneben ist eine Statue eines knienden José Martí. Und das Finanzgebäude ist halt gegenüber. Ein sehr, sehr großer Platz mit wenig Schattenfläche oder Schattenspende. Dennoch auch auf jeden Fall ein Besuch wert. Was vielleicht noch ganz Schönes anzusehen und auch sehr, sehr, sehr bekannt sind die beiden Bars, die einst Ernest Hemingway immer wieder besucht hat, um einerseits sein Mojito in der Bodeguita del Medio zu trinken, beziehungsweise sein Daiquiri in der Floridita. Am Malecón ist das Hotel Nacional, auch ein großes, prachtvolles Hotel mit sehr, sehr viel Geschichte von Mafiosis aber sozusagen und auch betrieben. Heute immer noch ein sehr schönes Hotel. Ja, das jetzt so knapp zu den Sehenswürdigkeiten, die ich mir immer angucke. Ich muss sagen, Kuba bzw. Havanna besser gesagt, denn heute ist das Thema Havanna, ist für mich auf jeden Fall ein Besuch wert. Wenn man nach Kuba fliegt, muss man Havanna gesehen haben und Havanna erlebt haben. Von daher, wenn man nach Kuba fliegt, denke ich mal, ist die beste Route bis nach Havanna direkt oder Varadero, wenn man halt dort seinen Urlaub starten möchte. Wenn man nach Holguín fliegt, was der andere internationale Flughafen auf der anderen Seite der Insel ist, hat man es ein Stück bis Havanna, Von daher sollte man da schauen, wie man den Urlaub gestalten will. Aber wie gesagt, eine Reise, ein Besuch nach Havanna sollte auf jeden Fall drin sein. Zu guter Letzt noch meinen angesprochenen Filmtipp. Der Film heißt 7 Tage in Havanna und ist ein Episodenfilm, bestehend aus 7 Episoden, 7 Tage in Havanna. Es sind 7 einzelne Geschichten von 7 verschiedenen Regisseuren, die, wie ich finde, das Bild Havannas sehr, sehr gut einfängt. Und wer einen ersten Einblick haben möchte in die Stadt und auch in das Land, sollte sich diesen Film ansehen. Der Film bietet faszinierende Momentaufnahmen dieser Stadt und rührt einen auch in einigen Momenten, aber lässt einen auch oft lachen. Einer der Regisseure, den man vielleicht doch kennen könnte oder sollte, ist Benicio del Toro. Und einer der Schauspieler, den gerade wir hier in Deutschland kennen sollten, ist beispielsweise Daniel Brühl. Ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Wenn ich eine Wertung abgeben müsste zwischen 1 und 10, würde ich für diesen Film als Genre, in diesem Genre, auf jeden Fall mindestens, lege mich fest, eine 8 geben. Von daher kann ich nur empfehlen, guckt ihn euch an. 7 Tage in Havanna. Damit soll es auch für heute alles sein. Das soll es gewesen sein mit meinem Podcast zum Monat Juni sowie mit dem Schwerpunkt Havanna. Hört oder schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Schreibt mir eine Nachricht, gebt mir Feedback, dann weiß ich, wie es ankommt, beziehungsweise was ich vielleicht verbessern kann. Haut rein. Ciao.